schau ich mir das an, was hab ich denn davon von den Downy hauen, Downy hauen. Dann geh mir wieder schauen wegen Downy hauen, wohin geh mir denn dann wieder wegen Downy hauen. Und dann geh mir wieder schauen, wohin geh mir denn dann, wohin geh mir denn dann wieder wegen Downy hauen. Geh mal down, wieder geh mal down, wo ich geh mal denn down.